David, du bist Pastor der internationalen Gemeinde Basel Christian Fellowship. Richtig. Ja. Und woher kommst du ursprünglich? Du bist jetzt kein urtypischer Schweizer. Nein, ich komme ursprünglich aus den USA. Wir sind 79, ich und meine Frau nach Deutschland gekommen, als Gemeindegründer. Mhm. Was hat dich bewogen? Du sagst Gemeindegründung, das ist das Stichwort, dass ihr hier nach Europa gekommen seid. Du hast dann begonnen, eine Gemeinde aus dem Nichts zu gründen, oder wie hat es funktioniert? In den ersten zwei Jahren waren wir in Stuttgart, wir waren in der Sprachschule in Stuttgart und haben mit einer Gemeinde dort geholfen. Das war von Roger Pugh geleitet. Es war auch eine Möglichkeit für uns, die Sprache zu üben, die Kultur etwas kennenzulernen. Dann 1981 sind wir nach Lemberg umgezogen, um dort von nichts eine Gemeinde zu gründen. Wir waren 8 Jahre in Lemberg und dann nach Schwäbisch Gmünd umgezogen. Das war 1989 und 15 Jahre dort auch bei Gemeinde. Nun bist du Pastor einer internationalen Gemeinde hier in Basel. Das sind ja sehr unterschiedliche Leute. Habt ihr in Bezug auf Gottesdienstgestaltung schon die ein oder andere Auseinandersetzung mal gehabt? So verschiedene Vorstellungen, kultureller Hintergrund ist unterschiedlich, religiöse Einstellungen sind unterschiedlich. Wie ist es dir da ergangen als Pastor? Es gibt viele verschiedene Meinungen und in der Geschichte der Gemeinde gibt es auch Spaltung über dieses Thema, obwohl ich das persönlich nicht erlebt haben. Aber für uns ist das die Grundlage, die Bibel, und wenn es Fragen kommt, greife ich zur Bibel und sage, okay, was sagt die Bibel über Gottesdienst, über unser Gemeindeleben? Und bis jetzt ist es einigermaßen gut geregelt. Da weiß ich nicht, ob alle ganz zufrieden sind, ob sie leben zufrieden miteinander. Gut. Wir sehen, dass David Manduka viele Erfahrungen hat zum Thema Gottesdienst. Und wir sind jetzt auf deinen Vortrag gespannt. Du sprichst über die Auswirkung unseres Gemeindeverständnisses auf die Anbetung und den Zweck der Veranstaltung, der Versammlungen. Bitte sehr. Nochmals guten Morgen. Ich möchte mich zuerst meine Dankbarkeit äußern für diese Gelegenheit, als Redner vor Ihnen zu stehen, dass allgemeine Themen von Anbetung, Gemeinde und Gemeindeversammlung beschäftigen mich seit Jahren. Dieser Vortrag gab den notwendigen Anreiz, meine Gedanken präziser zu formulieren. Natürlich, als wir nach Deutschland kamen und in Gemeinde gründeten, war das ein Thema für uns. Was ist Gemeinde? Was unterscheidet sich zwischen Gemeinden und was sagt die Bibel darüber? Die Breite des Themas verlangt es, dass man viel voraussetzt. Ich habe auch mit diesem Thema, diesem genauen Thema, vor 2 Wochen ein Seminar gehalten. Es war mehr ein Überblick und das hat 5 Stunden gedauert. So, es muss dann viel vorausgesetzt, dennoch möchte ich einleitend einiges, was zum grundlegenden Verständnis gehört, erwähnen. Manchmal sind die fehlerhafte Voraussetzung die Quelle für unbiblisches Denken und Handeln in Bezug auf den Gottesdienst. Als erstes möchte ich den Begriff Anbetung erwähnen. Es gibt mehrere Wörter im Urtext, die mit Anbeten übersetzt werden oder in Verbindung stehen. Einige Auflistungen der wichtigsten Wörter erscheint in 2. Könige 17, Vers 35. Und doch hatte der Herr mit ihnen einen Bund geschlossen und hat ihnen geboten, ihr sollt nicht andere Götter fürchten und euch nicht vor ihnen niederwerfen und sollt ihnen nicht dienen und ihnen nicht opfern. Je nach Übersetzung werden die ersten 3 Wörter fürchten, sich niederwerfen und dienen auch anderswo mit anbeten übersetzt. Fürchten ist weniger so übersetzt, aber sich niederwerfen und dienen doch öfter. Opfern wurde mit anbeten gleichgesetzt. Dies kommt zum Beispiel in der Geschichte von Abraham vor. Einmal wird es gesagt, er ging auf den Berg, um zu opfern. Dann später sagt es, er ging auf den Berg anzubeten. Und diese Vielfalt von Wörtern hilft, den Sinn von Anbetung festzulegen. Anbetung ist viel mehr als Lobpreis, obwohl sie Lobpreis einschließen kann. Anbetung ist mehr als ein äußerliches Handeln, obwohl sie zur Tat führen soll. Anbetung fängt mit einer Einstellung des Herzens an und dann äußert sie sich in einem untergeordneten Leben. Das Unentbehrliche der Anbetung in Israel war eine einfältige Liebe zum Herrn. Sie kennen vielleicht gut so den Vers aus 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ein unentbehrlicher Ausdruck dieser Liebe zu Gott, war die Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. 3. Mose 19, Vers 18. Und wiederum in Hosea 6, Vers 6, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Die äußerliche Form hat nicht die richtige Bedeutung, es sei denn, sie waren ein Ausdruck des Herzens. Die richtige Bedeutung sowohl von den äußerlichen Formen als auch von diesen Ausdrücken, Gott zu fürchten, Gott zu dienen, sich vor ihm niederzuwerfen, sind in zwei Geboten zusammengefasst. Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Das war wahre Anbetung. Dennoch gab es keine Freiheit in der äußerlichen Form der Anbetung. Das Gesetz war klar. Die Opfer wurde vorgeschrieben, es gab ein auserwähltes Priestertum, und zwar nur die Söhne Aarons durften Gott nahe. Anbetung in Israel war auch ortsgebunden. Und das ist wichtig zu erkennen. Nur nach Jerusalem, wo der Tempel war, durften die Israeliten ihre Brandopfer hinbringen. 5. Mose 12, 13 bis 14. In Bezug auf Jerusalem ist 5. Mose 12 ein wichtiges Kapitel, auch 5. Mose 16. Ich lese das kurz vor, 5. Mose 12. Hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jede Stätte opferst, die du siehst, sondern an der Stätte, die der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Dort sollst du deine Brandopfer opfern. Und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete. Nur in Jerusalem durften sie den Zehnten essen, 5. Mose 12, 18. Nur in Jerusalem durften sie das Passah schlachten, 5. Mose 16, 5. Nur in Jerusalem durften sie die anderen vorgeschriebenen Feste feiern, 5. Mose 16, 16. Auf dem Blatt habe ich 16, 6, es soll Vers 16 sein. Ich finde immer noch Tippfehler. Anbetung war auch zeitlich geregelt. Ihr kennt die Regelung. Tägliche, wöchentliche, monatliche, jährliche und mehrjährliche Zyklen wurden festgelegt. Eine Abweichung von diesen Formen wurde nicht gestattet. Bevor wir unsere Zusammenkünfte in der Gemeinde betrachten, sollen wir noch auf eine Voraussetzung eingehen. Bei diese Voraussetzung zeigen sich oft die ersten Abweichungen von der neutestamentlichen Offenbarung. Anbetung in der Gemeinde hat wesentlich andere äußerliche Formen als in Israel, wenn wir überhaupt von Formen sprechen können. Zum Beispiel hat die Gemeinde laut 1. Petrus 2, Vers 9 kein besonderes Priestertum. Die Gemeinde ist ein Priestertum. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Alle wahren Christen haben in Christus durch den Geist Gottes Zugang zum Vater. Epheser 2, Vers 18, auch Epheser 3, Vers 12. Vorher war es nur die Priester, nur der Hochpriester. Alle dürfen Opfer bringen, alle dürfen für ihren Nächsten eintreten. Und hier ist ein wunderbares Thema für sich selbst, es könnte schon einige Stunden über das Priestertum gesprochen werden. Auch das alttestamentliche Opfersystem wurde abgeschafft. Nur einige Stellen zu erwähnen, Hebräer 7, 11, 14, 27. Das Blutopfer als Sündopfer ist wegen des Opfers Jesu nicht mehr nötig. Dennoch dürfen wir unsere Leiber darstellen als ein lebendiges Opfer. Römer 12. Ihr kennt vielleicht auch diesen Vers auswendig. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, euer Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. In Philipper 2, Vers 17 hat Paulus sein Leben und das Leben der Philipper als Opfer verstanden. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue ich mich mit euch allen. Durch Christus dürfen wir ein Opfer des Lobes darbringen, Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, Hebräer 13, Vers 15. Die Hilfe, die wir anderen leisten, ist ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig, Philipper 4, Vers 18. Und als ein heiliges Priestertum bringen wir geistliche Schlachtopfer dar, 1. Petrus 2, Vers 5. Die Gemeinde steht nicht mehr unter zeitlicher Regelung. So richtet euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Kolosser 2, 16 und 17. Ein Christ darf jeden Tag gleich halten oder einen Tag vor dem anderen. Römer 14, Vers 5. Und das Wort Jesu an die Samariter, Johannes 4, kündigt diese Änderungen an, indem er Anbetung in Jerusalem angesprochen hat. An dieser Stelle möchte ich die ganze Zeit lesen aus Johannes 4, Abvers 21. Johannes Kapitel 4, Vers 21. Die meisten Zitate, die ich bringe, sind aus der revidierten Elberfelder. Ab und zu von Schlachter 2000. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. In ihren äußerlichen Formen findet Anbetung nicht mehr in Jerusalem statt. Darüber hinaus ist sie nicht mehr ortsspezifisch. Wahre Anbeter beten Gott in Geist und Wahrheit an. Der Zusammenhang lässt deutlich werden, dass Jesus nicht einen Ortswechsel meinte, sondern die Ortsunabhängigkeit und ihre Wichtigkeit betonte. Die von Gott gegebenen äußerliche Form der Anbetung beim Tempel in Jerusalem wurde abgeschafft. Die äußerliche Form, die ohne Herzenseinstimmung gehalten werden könnte, wurden von einer Anbetung ersetzt, die in Geist und Wahrheit dargebracht wird. Jerusalem war für Israel das Anbetungszentrum, weil dort der Tempel stand. Nur im Tempel in Jerusalem durfte Israel Gott anbeten. Dorthin hat Gott seinen Namen gesetzt. Dort hat Gott seine Herrlichkeit und Anwesenheit gezeigt. Seit Pfingsten hat Gott einen anderen Tempel. Der ist der Leib Christi, die Gemeinde, die seit Pfingsten aus wiedergeborenen Christen besteht. 1. Korinther 3, Vers 16 sagt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Epheser 2, Vers 21 und 22. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Man könnte auch 2. Korinther 6, Vers 16 erwähnen. Wahre Anbetung im Neuen Testament bzw. im Zeitalter der Gemeinde muss diese Änderungen, besonders die Tatsache eines neuen Tempels, in Betracht ziehen. Wer den Tempel verachtet, verachtet Gott, der im Tempel anwesend ist. Ananias und Sapphira dachten, die Gemeinde über den Kaufpreis ihres Grundstücks in das Licht führen zu können. Indem sie die Gemeinde belogen haben, haben sie Gott belogen. Gott nahm ihnen das Leben. Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, ich hoffe, wenn nicht, im Zusammenhang Kapitel 4 von der Apostelgeschichte erzählt, wie die in der Gemeinde die Wohlhabenden ihre Sachen verkauft haben und haben den Kaufpreis zu den Aposteln gebracht. Die Apostel dann haben besorgt, dass es verteilt wurde unter den Armen. Und es gab einige, die dadurch bekannt gemacht wurden. Barnabas ist einer davon. Und es scheint in Kapitel 5, als ob die Ananias und Sapphira auch diesen Wunsch hatten, einen guten Ruf zu haben unter der Gemeinde. Und sie haben auch ein Stück Land gekauft, ein Gut gekauft und haben das Geld gebracht und meinte, das war der ganze Kaufpreis. Und es war nicht. Und sie haben gelogen. Sie haben der Gemeinde angelogen. Aber Petrus hat gesagt, sie haben Gott angelogen. Saulus verfolgte die Gemeinde. Er dachte, er diente Gott darum. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um dort Christen fangen zu nehmen. Aber auf dem Weg ist Jesus ihm erschienen. Und Jesus fragte ihn, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Apostelgeschichte 9, Vers 4. Indem er Glieder des Leibes Christi verfolgt hat, hat er Christus verfolgt. Aus persönlicher Erfahrung konnte Paulus dann schreiben, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 3, 17. Die Korinther mussten auch die tragische Konsequenz aus ihrer leidfertigen Haltung, ja verächtlichen Haltung im Leib Christi, der Gemeinde Gottes gegenüber tragen. Die Reichen ließen die Armen während des Abendmahls kommen. Deshalb viele unter ihnen waren schwach und krank. Und ein guter Teil waren entschlafen. 1. Korinther 11, Vers 30. Diese einleitenden Worte bilden den Hintergrund für das, was ich jetzt zum eigentlichen Thema sagen werde. Auf die folgenden zwei Fragen möchte ich von der Schrift her eine Antwort geben. Erstens, wie sollen die Zusammenkünfte der Gemeinde aussehen? Und zweitens, was ist der Zweck der Versammlung? Es ist nicht mein Ziel, alles über die Zusammenkünfte zu sagen, sondern nur zwei oder drei wichtige Unterschiede zum alttestamentlichen Denken zu betonen. Mehr oder weniger werden in protestantischen Kreisen diese Änderungen von Israel im Alten Testament zur Gemeinde im Neuen Testament theoretisch anerkannt. Ein gutes Beispiel ist der Begriff des allgemeinen Priestertums. Dennoch werden diese Änderungen in unserem Wortschatz und in der Praxis auch in Bezug auf unsere Zusammenkünfte widersprochen. Man hört dies sowohl im deutschen als auch im englischen Sprachraum. Der Wortschatz und die Praxis drücken eine Einstellung aus, dass Christen zu vorgeschriebenen Zeiten an heilige Orte gingen, um dort die Hilfe und Leitung von heiligen Männern Gott anzubeten oder in seine Gegenwart zu treten. Der Gottesdienst findet im Gotteshaus am Sonntagvormittag unter der Leitung von ordinierten Leitung statt. Und habe früh lernen mussten, am Sonntagnachmittag sei es nur die Stunde. Ja, das war ein erster Eindruck von dem pietistischen Raum, den ich hatte. Ja, nein, es gibt keinen Gottesdienst Sonntagnachmittag, es ist nur die Stunde. Im englischen Sprachraum findet auch am Sonntagvormittag im Anbetungszentrum, Worship Center, oder in dem Heiligtum, dem Sanctuary, der Anbetungsdienst, der Worship Service, statt. Vorher oder nachher ist nur die Sonntagsschule oder Gemeinschaft. Während der Woche gibt es keinen Gottesdienst oder Worship Service, sondern Bibelstunden, Gebetszeiten oder Gemeinschaftsstunden. Für uns stand eine lustige Geschichte aus unserer Heimatgemeinde, die Gemeinde, die uns als Missionare ausgesandt hat. Das letzte Gebäude, das sie gebaut hat, nannten sie das Worship Center. Aber dennoch wurde es in den Schriften von der Gemeinde als WC abgekürzt. Und das war für uns so komisch, wenn man liest ein WC mit 3000 Sitzplätzen und bringt das Essen mit zur Einweihung. Und, aber es ist nicht lustig, wenn man denkt, wie das Wort die Gedanken prägt, dass dort nur an einem Ort wird angebetet. In der Praxis wie im Wortschatz ist der göttliche Dienst und die Anbetung von Gott fälschlicherweise auf einen bestimmten Zeitraum und bestimmte Tätigkeit begrenzt. Ein alttestamentliches Denken schleicht sich ein. Äußerliche Formen bekommen dann den Vorrang. Persönliche Erfahrungen werden betont und der wahre Tempel wird vernachlässigt oder sogar verachtet. Dagegen möchte ich behaupten, dass ein Hauptzweck der Zusammenkünfte die geistliche Erbauung ist. Die Anbetung im alttestamentlichen Tempel hatte diese Art der Erbauung des Volkes nicht als Ziel. Die Sicht der Anbetung war auf Gott fokussiert, als der Anwesende im Tempel. Der Anbeter haben keine Pflicht, aufeinander zu schauen. Sie brachen ihr Opfer, sie waren zuständig für ihr Verhalten Gott gegenüber. Was die anderen im Tempel machten, war bedeutungslos, außer bei den Festen. Es war der Anbeter und Gott und nur diesen zwei, durch den Priester. Jetzt sind wir die Gläubigen der Tempel. In unseren Zusammenkünften stehen wir also sozusagen mitten im Tempel, aber nicht in einem Tempel aus Stein oder Holz. Gott ist gegenwärtig in den Gliedern des Leibes und wir müssen uns um das Wohl der Glieder kümmern, um Gott zu ehren. Die Erbauung des Leibes wird in den Briefen betont. Die von Paulus für notwendig erachtete Maßregelung des Verhaltens der Gläubigen in Korinth. Wenn sie sich zum Gottesdienst versammeln, ist ein gutes Beispiel. Es geht in 1. Korinther 12 bis 14 um Geistesgaben. In 1. Korinther 14 spricht Paulus von der Zungenrede und von Prophezeiung im Rahmen der Versammlung. Die Zungenrede wurde untersagt, weil sie nicht zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung dient. Die Gaben, die zur Erbauung beitrugen, wurde empfohlen. Paulus räumt ein, dass wer mit der damals vorhandenen Geistesgabe der Zungenrede sprach, wohl gut Dank sagen konnte. 1. Korinther 14, Vers 17. Dennoch sei gesagt, weil andere dadurch nicht erbaut werden, sollte der, der in Zungen reden wollte, schweigen. Der Maßstab eines Gottesdienstes oder der Zusammenkünfte ist nicht, ob ich mein Lob ausdrücken kann, sondern ob der Leib erbaut wird. Meines Erachtens nach hat dieses Prinzip auch eine Anwendung auf die Musik in unserer Zusammenkünfte. Die Musik sowohl zur geistlichen Reife dienen, als auch zum Lobpreis und zur Danksagung. Am wichtigsten ist der Inhalt, nicht der Musikstil. Der Inhalt soll wahr sein und soll die Zuhörer erbauen. Ich bevorzuge, dass ein Text vorhanden ist, wenn es instrumentalisch gespielt wird, sodass es zur Erbauung dient. Ich habe von diesem Text mal gepredigt und gemeint, habe durch 1. Korinther 14, und es hat mich gefreut, dass einer gekommen ist, der oft spielt, und gleich in der nächsten Woche hat er gesagt, gut, wir verteilen den Text von dem Lied, das während des Opfers gespielt wurde, sodass Leute erbaut wird von dem Text von dem Lied, nicht bloß was zuzuhören. Weil Erbauung so wichtig ist, soll auch das Wort Gottes eine Betonung in unsere Zusammenkünfte haben. Jesus gab der Gemeinde Aposteln, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi. Epheser 4, 12. Das Wort ist notwendig zum Schutz vor jedem Wind der Lehre. Vers 14. Zur Förderung des Wachstums muss die Wahrheit in Liebe gesagt werden, Vers 15. Die Wichtigkeit des Wortes sind auch in den pastoralen Briefen besprochen. Deshalb ermutigt Paulus den Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. 2. Timotheus 4, Vers 2. Die Wichtigkeit des Dienstes am Wort wird im Neuen Testament deutlich aufgezeigt und nimmt anscheinend eine Vorrangstellung im Gottesdienst und im Leben der neutestamentlichen Gemeinde seit Anfang an. Nach der Predigt von Petrus an Pfingsten wurde 3000 Personen zur Gemeinde hinzugetan. Lukas berichtete, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Die Lehre steht in dieser Liste an erster Stelle. Wegen unseres westlichen Denkens ist es vielleicht notwendig zu erwähnen, dass die Betonung der Lehre eine Anwendung des Wortes einschließt. Timotheus sollte das Wort predigen und mit der Lehre überführen, zurechtweisen und ermahnen. Ein Kopfwissen reicht nicht aus. Es ist nicht nur, dass wir wissen, was die Bibel sagt, wir sollen es tun. Wir sollen Täter des Wortes sein und nicht allein Hörer, Jakobus 1, Vers 22. Nur wenn das Wort befolgt wird, findet Erbauung tatsächlich statt. Wenn das Erbauung ein Hauptzweck der Zusammenkünfte ist, dann ist eine Hauptaufgabe das Prüfen der Aufrichtigkeit unserer Beziehung. Ich bin der Überzeugung, dass das Brotbrechen ein Brennpunkt dieser Aufgabe ist. Das Brechen des Brotes in den Zusammenkünften ist auch in dieser ersten Liste der Tätigkeiten der Gemeinde erwähnt. Das ist in Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten im Brechen des Brotes. In vielen Gemeinden ist das Brotbrechen zu einem rein privaten Erlebnis geworden. Jeder sitzt allein in der Reihe, vertieft in den eigenen Gedanken, nimmt einen Schluck von einem eigenen Becherchen, kaut ein vorgeschnittenes Stückchen Brot und meint, das Brotbrechen richtig gefeiert zu haben. So bin ich auch erzogen. Wenn einer krank ist, bringt ein Ältester das Brot und entkältet den Kranken, der dann allein an den Tod und Auferstehung des Herrn denkt. Es wurde mir auch gefragt. Eine Frau wurde 3 Monate im Krankenhaus und jemand hat mich gefragt, nimmt ihr denn das Brot und entkältet es? Das war nicht die Praxis in der Urgemeinde. Laut 1. Korinther 11, Abvers 17 wurde das Brotbrechen in den Zusammenkünften und nicht allein gefeiert und nicht jeder für sich allein, auch wenn man gemeinsam in einem Raum zusammensitzt. In dem Text liest man, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Vers 18, wenn ihr nun zusammenkommt, Vers 20, dies tut zu meinem Gedächtnis, Vers 24. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis, Vers 25. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis ihr kommt. Wir haben es gemeinsam gefeiert. Das Brot und der Kelch wurde auch im Rahmen eines gewöhnlichen Mahls gefeiert, bei dem man satt und sogar betrunken werden konnte. Kapitel 11, Vers 21. Das eine Brot, beziehungsweise der eine Brotleib, stellte die Einheit des Leibes dar. 1. Korinther 10, Vers 17. Das Verachten dieser Einheit führte dazu, dass Paulus die Korinther in Kapitel 11 korrigierte. Man soll prüfen, ob man in einer würdigen Art und Weise daran teilnimmt. Das heißt, ob man die Glieder des Leibes richtig achtet. Vers 27 und 28. Es geht nicht darum, ob wir würdig sind. Keiner von uns ist würdig. Wir sind alle Sünder. Es geht aber darum, ob wir in einer würdigen Art und Weise daran teilnehmen. Entspricht die Art und Weise meiner Teilnahme der Wahrheit, die darin dargestellt ist? Das Nehmen des Brotes und Kelchs soll die Gemeinde an das Sterben und die Auferstehung Christi erinnern, bis er wiederkommt. Es ist also eine Gedächtnisfeier. Durch das Blut Jesu haben wir die Vergebung der Sünde. Aber das Werk Jesu bedeutet nicht nur die Vergebung meiner Sünden. Durch das Blut Jesu sind wir zu einem Leib zusammengeführt. Epheser 2, Vers 11 bis 22. Um Gott bei unseren Zusammenkünften wohl zu gefallen, müssen wir darauf Acht geben, dass wir richtig miteinander umgehen. Diese Wahrheit wird in 1. Korinther 10 und Kapitel 11 stark betont. Auch in anderen Stellen ist davon die Rede. Die Übersetzung Schlachter 2000 gibt Jakobus 2,1 folgendermaßen wieder: Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. In dem folgenden Beispiel von Jakobus geht es um die Zusammenkünfte. In dem Fall ging es um Reich und Arm und wie sie empfangen wurden. Wie wir mit Menschen in unseren Zusammenkünften umgehen, verbindet sich mit dem Glauben. Ein Ansehen der Person soll nicht mit dem Glauben verbindet werden. Es ist nicht egal, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Ein wahrer Glaube achtet auf das Wohl des Nächsten. Die Nächstenliebe gehört zum wahren Glaube. Vor kurzem war dieses Problem in unserer Bibelstunde besprochen. Wir gehen durch die Evangelien, waren bei der Bergpredigt. Und eine Afrikanerin erzählte von ihrer Heimatgemeinde. Sie sagte, es gäbe Leute dort, die ihren Platz aussuchen, um bestimmte andere Leute zu vermeiden. Die kommen rein, mit denen möchte ich nicht sitzen, mit denen möchte ich nicht sprechen. Und sie gehen irgendwo anderswo hin, da zu sitzen. Es ist nicht nur in Afrika, dass wir dieses Problem haben. Die Einheit des Leibes wird dadurch verleugnet. Ein ganz praktisches Beispiel ist die Ehe. Petrus ermahnte Ehemänner, wenn sie ihren Frauen nicht die Ehre geben, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, werden ihre Gebete verhindert. 1. Petrus 3, Vers 7. Wie viele Ehepartner kommen in den Gottesdienst und haben vorher Krach gehabt? Die Frau war nicht rechtzeitig fertig. Der Mann hat sich geärgert. Er war übrigens auch keine Hilfe, könnte aber über die Verspätung missgemischt sein. Was macht er? Er geht, sitzt im Auto, gleich hüpft. Komm, beeile dich, wir werden spät. Und die Frau versucht, aber die Kinder sind noch da, sie müssen besorgt werden, das Fenster ist noch offen, aber der Mann, er meint, sie soll alles schneller machen. Jetzt wäre dieser Mann bereit, eine Lächeln da. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Wäre er bereit, dem König Rechenschaft über die Art der Behandlung seiner königlichen Tochter abzulegen? Er geht mit seiner Frau um, als ob sie nicht den gleichen Stand vor dem Herrn hat. Sein Gebet wird verhindert. Trotzdem geht er in die Versammlung, geht er in den sogenannten Gottesdienst und meint, Gott preisen und ihm dienen zu können. Ich habe einen Lehrer gehabt, das Seminar. Er hat erzählt, dass es ihm schon öfters geschehen ist, als er predigen musste. Auf dem Weg zum Kanzel musste er aufhalten und um Vergebung bitten von seiner Frau. Denn er wusste, dass es Krach gab. Und es muss in Ordnung gebracht werden, bevor er am Wort dienen könnte. Jesus betonte in der Bergpredigt, wie wichtig, sogar notwendig für die Anbetung, die Aufrichtigkeit in Beziehungen ist. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Matthäus 5, Vers 23 und 24. In diesem Zusammenhang geht es um Mord und die Ernsthaftigkeit des Zorns. Wie viele Christen kommen in die Versammlung mit verborgenem Zorn? Das Neue Testament deutet darauf hin, dass die Gemeinde bei den wöchentlichen Treffen das Brotbrechen gefeiert hat. Jedes Treffen war eine Erinnerung an den Tod Jesu und an die Vergebung durch sein Blut. Wir sollen einander vergeben, wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Epheser 4, Vers 32. Spätestens bei jeder Versammlung sollen wir prüfen, ob unsere Beziehung zu unserem Geschwister in Ordnung ist. Ohne aufrechte Beziehung ist die wahre Anbetung, ein vernünftiger Gottesdienst, nicht möglich. Weder am Sonntag noch an die anderen 6 Tage der Woche. Auf Schwedisch würde ich sagen, es Gott nicht. Es ist nicht möglich, Gott anzubeten, wenn wir Zorn in unseren Herzen haben. Lass deine Gabe gehen, versöhne mit deinem Bruder. Dann darfst du Gott anbeten. Eine Frau hat vor kurzem, es war während dieser Bibelstunde, von der ich erwähnt habe, sie hat gefragt, ob sie ihr Geld nicht dann in die Opferkasten tun soll, weil sie sich daran erinnert, es gibt die Notwendigkeit von Versöhnung mit jemandem. Auf der einen Seite war ich froh, dass sie verstanden hat, wie wichtig die Aufrichtigkeit unserer Beziehung ist. Es bestätigte auch für mich, dass unsere Zusammenkünfte auch Anlass geben, die Beziehung zu prüfen. Ich opfere etwas und ich soll prüfen, ob es in Ordnung ist mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, bevor ich was opfere. Auf der anderen Seite war es mir nicht klar, ob diese Frau verstanden hat, dass der tägliche Gottesdienst gestört wurde. Nicht nur das am Sonntag, sondern während der Woche. Das wurde gestört, bis sie sich mit dem Bruder oder mit der Schwester versöhnt hat. Unsere Beziehung zueinander als Glieder untereinander ist auch ein Grund, wieso wir die Wahrheit miteinander reden sollen. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Epheser 4, Vers 25. Wenn wir die Gemeinde als Leib Christi verstehen, ist jede Versammlung ein Zusammenkommen der Glieder des Leibes. Unsere Zusammenkünfte können Gott nur ehren, wenn wir die Lüge abgelegt haben. Es geht nicht hauptsächlich um eine bestimmte Form. Es geht nicht hauptsächlich um Äußerlichkeiten. Es geht um Geist und Wahrheit. Wir sind dazu berufen, Gott in Geist und Wahrheit anzubeten. Jede Versammlung bietet die Gelegenheit zu prüfen, ob wir in unserer Beziehung Gott wahrhaftig anbeten. Der Bruder, der neben mir sitzt, ist nicht bloß ein Mitteilnehmer am Gottesdienst. Wir sind Glieder untereinander, also Glieder am Leib Christi. Und das ist die geistliche Realität. Es ist die Realität, die vom Geist Gottes bewirkt ist. Wie ich mit meinem Nächsten umgehe, beeinflusst meine Beziehung zu Gott und die Gesundheit des Leibes und unserer Versammlung. Die Aufgabe der Zusammenkünfte kann auch aus einer positiven Perspektive betrachtet werden. Gemeinsam haben wir die Gelegenheit, das zu tun, was wir allein nicht tun können. Von den vielen Beispielen im Neuen Testament möchte ich nur eine Stelle anschauen, und zwar Hebräer 10, Vers 24 und 25. Das Zusammenkommen ist an dieser Stelle erwähnt, und deshalb ist es wichtig. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Vers 25, das ist der zweite Vers dort, wird gern zitiert, als Ermahnung, sich miteinander zu treffen. Wir sollen unser Zusammenkommen nicht versäumen. Dennoch ist Vers 25 grammatisch abhängig von Vers 24. Unsere Zusammenkünfte sollen Gelegenheit sein, aufeinander Acht zu haben, einander zu ermuntern und zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Als Leib Christi und Glieder untereinander erbauen wir uns einander. Paulus erklärt diese Wahrheit auch in 1. Korinther 12 und Epheser 4, Vers 16. Der Gottesdienst, die Versammlung am Sonntagvormittag, ist keine private Gelegenheit. Jede Zusammenkunft, auch am Sonntagvormittag, ist eine Gelegenheit für alle Glieder des Leibes, aufeinander Acht zu geben. Wir kommen deshalb zusammen, ob es am Sonntagvormittag oder in der Stunde, am Sonntagnachmittag oder zur Bibelstunde, am Mittwochabend oder zum Gebetskreis am Samstagvormittag. Wir sollen aufeinander Acht geben. Der wahre Gottesdienst findet jeden Tag, zu jeder Stunde statt. Er besteht aus einer völligen Hingabe zum Herrn. Anbetung bedeutet im Neuen Testament, wie im Alten Testament, eine einfältige Liebe zum Herrn, die auch Ausdruck in der Nächstenliebe findet. Dennoch gibt es wesentliche äußerliche Unterschiede zwischen Israel und der Gemeinde. Unsere Zusammenkünfte, auch der sogenannte Gottesdienst, ersetzen nicht die früher im Tempel stattfindenden kultischen Rituale. Der Tempel ist jetzt die Gemeinde der Leib Christi. All unsere Zusammenkünfte sollen im Bewusstsein stattfinden, dass wir in der Gegenwart Jesu sind. Auch wenn wir nur zwei oder drei sind, so sind wir doch der Leib Christi. Wir sind der Tempel Gottes, gebaut aus lebendigen Steinen. Mein Bedeuer ist weder gegen noch für liturgische Formen unserer Zusammenkünfte. Mein Anliegen ist, dass wir unsere Zusammenkünfte zuallererst prüfen, ob sie dem Wesen der Gemeinde entsprechen. Die Gemeinde ist der Leib Christi, der Tempel des lebendigen Gottes. Spiegeln alle unsere Zusammenkünfte eine Überzeugung von dieser Wahrheit wider? Eine liturgische Form kann dabei helfen, aber es ist keine Garantie dafür. Deshalb sind keine ausdrücklich vorgeschrieben. Eine formlose Versammlung ist auch keine Garantie dafür. Deshalb sind Formen nicht verboten. Was verlangt ist, ist ein Umgang miteinander, der Wahrheit entspricht. Dass wir Glieder untereinander sind, Glieder des Leibes Christi, zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wir dürfen auch nach den Funktionen der Versammlung im Neuen Testament fragen. Im Licht dessen, was die Schrift uns darüber sagt, sind wir gefordert, unsere Formen oder Freiheiten zu prüfen, ob sie diese Funktion unterstützen oder hindern. Das Geheimnis des Neuen Testaments ist, dass Christus in uns ist. Kolosser 1, Vers 27. Dass Juden und Nichtjuden zu einem Leib zusammengefügt sind, in dem Christus ist. Epheser 3, 1 bis 14. Wenn wir Christus-zentriert leben möchten, wenn wir Christus-zentriert Zusammenkünfte haben möchten, dann können wir nicht mehr bloß aufwärts schauen, sondern auch um uns herum auf den Leib Christi. Den Leib Christi zu vernachlässigen, ist gleichbedeutend mit einem Vernachlässigen von Christus. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Epheser 3. Soll ich gleich zur Frage gehen? Ja, vielen Dank, David, für deinen Vortrag. Er hat uns die zwei wesentlichen Unterschiede aufgezeigt zwischen dem Gemeindeverständnis vom Alten Testament und vom Neuen Testament. Und er hat betont, wir haben keinen Tempel, sondern wir sind der Tempel. Und wir sollen in unseren Zusammenkünften Acht aufeinander geben und einander ermutigen und unsere Liebe und zu guten Werken anreizen. Nun besteht Gelegenheit, Fragen an David Manduka zu stellen. Wenn jemand eine Frage hat, darf sie gerne stellen.